الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا تبرون أن شفاست الإسلام هو تفان في إن شاء الله تعالى بدي سنن دس مسواك ودا السواك شبغشن und das die Baum Zahnbürste wie wir schon öfters erläutert haben. Allgemein, Barakallahu fikum, sollte der Muslim oder kann der Muslim besser gesagt den Siwak immer benutzen. Aber es gibt Zeiten, Barakallahu fikum, da ist der Miswak noch mehr empfohlen. Und das sind folgende. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: "Laula an ashqa ala ummati la amartuhum bis siwak 'inda kulli salah." Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Nabi alayhi salatu wasallam sagte: "Wäre es keine Erschwernis für meine Umma, also für die Muslime, so hätte ich ihnen befohlen, den Miswak bei jedem Gebet zu benutzen. Also bevor sie das Gebet verrichten wollen, benutzen sie den Miswak." Und das ist bei den fünf Gebeten, fünf Pflichtgebeten, den Sunan, den Rawatib, Salatul Duha, Al-Witr, Qiyamul Layl, oder wenn man nach Hause kommt, dann betet man ja zwei Raka'a, das ist auch eine Sunna. Oder die Sunan, Barakallahu Fikum, die wir gelernt haben, eine davon ist zum Beispiel, wenn man Wudu gemacht hat, danach direkt seine zwei Raka'a betet, ohne dass man Dunya-Gedanken hat, demütig im Gebet ist, dann ist das Paradies verpflichtend. Und die Sünden sind vergeben. Und auch die anderen restlichen Gebete. Also immer wenn du beten willst, ob es eine Pflicht, ob es ein Sunna, ein freiwilliges Gebet ist, benutzt du den Miswak. Und es wurde gesagt, bihi fuddilat as-salatu 70, rawahu Ahmad musnadan yaqina. Na'am. Es wurde gesagt, der Siwak, barakallahu fikum, mit ihm zu beten, also ihn zu benutzen, bevor man beten will, ist das Gebet 70 Mal besser, wie es bei Imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, überliefert worden ist. Na'am. Diese Sunna wollen wir inshallah ta'ala praktizieren, indem wir immer ein Miswak dabei haben. Der kostet nicht viel, alhamdulillah. Tayyib. Dann den Miswak zu benutzen, wenn man seine Wohnung eintritt. Tayyib, wie es überliefert worden ist von Aisha radiyallahu anha in Sahih Muslim. Wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam nach Hause kam, das erste, mit dem er beginnt, war den Siwak zu benutzen. Tayyib. Auch wenn man den Koran lesen will, dann benutzt man den Siwak. Und auch wenn man Mundgeruch hat oder eine Veränderung des Mundgeruchs, also wenn man Mundgeruch hat, dann benutzt man den Miswak. Genauso haben wir auch gelernt, wenn man aufsteht vom Schlaf, benutzt man den Miswak. Also wenn man aufsteht vom Schlaf, benutzt man den Miswak. Auch wenn man schlafen geht und dann aufsteht, um Qiyamul Layl zu beten, benutzt man den Miswak. Und auch Barakallahu Fikum, bei dem Wudu, wie wir erläutert haben, an der Stelle der Madmada, benutzt man den Miswak. Es wurde überliefert, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, As-Siwak, der Siwak, Mutahharatun lil Fem. Es ist eine Reinigung für den Mund, Mardatun lil Rabb. Und es ist eine Zufriedenstellung des Herrn, bei Imam Ahmad und ist sahih. Das heißt, wer den Siwak benutzt, er reinigt seinen Mund und seine Zähne und er stellt Allah subhanahu wa ta'ala damit zufrieden. Ist auch logisch. Du magst es auch, dass jemand dir begegnet und er hat einen guten Mundgeruch. Und es wurde auch gesagt, barakallahu fikum, dass man den Siwak nach dem Essen benutzt. Dass man seine Zähne reinigt. Na'am. Das sind die starken Sunnen. Tayyib. Welche Nutzen hat man, haben wir gerade gesagt. Allah ist damit zufrieden, subhanahu wa ta'ala, wenn man den Muswak benutzt und speziell zu den Zeiten, die wir erwähnt haben. Und es ist eine Reinigung des Mundes. Und darin liegt viel Gesundheitliches. Aber darauf will ich inshallah ta'ala nicht eingehen. Hauptsache, wir werden inshallah ta'ala diesen Miswak benutzen. Möge Allah tabaraka ta'ala uns diese Möglichkeit geben, ihn zufriedenzustellen, wie er es möchte, so dass wir für Firdaus al-A'la ohne Strafe und Abrechnung bekommen und bewahrt werden vor den Grausamkeiten der Dunya, des Barzakh und der Akhira. Amin. Ya Rabbil Alamin. Wallahu A'lam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.